Wenn der Abend des Lebens einst sich neigt und die Nacht niedersteigt, kehre zuversichtlich heim. Denn du sollst, eh es dunkel um dich wird und dein Weg sich verliert, doch zu Hause sein. Da kehrt überreich in uns die Freude ein und alles Leid vergessen wir. Da wird unser Herz in Frieden endlich sein, weil es Ruhe findet, Herr, bei dir. Und wenn Schuld du auf dich geladen hast, quälend gleich einer Last, dennoch darfst du glücklich sein. Alle Schuld, sei sie noch so groß und schwer, will verzeihen der Herr, dass wir bei ihm sein. Da kehrt überreich in uns die Freude ein und alles Leid vergessen wir. Da wird unser Herz in Frieden endlich sein, weil es Ruhe findet, Herr, bei dir. Wenn dein Weg durch das Leben mühsam ist und du oft einsam bist, bleibe stark in aller Not. Jeder Weg, den wir gehen, kommt zu Gott und er gibt uns das Brot, das besiegt den Tod. Da kehrt überreich in uns die Freude ein und alles Leid vergessen wird. Da wird unser Herz in Frieden endlich sein, weil es Ruhe findet, Herr, bei dir. Alles Dunkel verwandelt hier in Licht, und was jetzt dir gebricht, wird in Fülle dir zuteil. Einmal fängt hell der neue Morgen an, und dann wird aufgetan uns das Tor zum Heil.